Oft kommt das Schreiben mit dem Vermerk zurück, dass der Eigentümer dort nicht mehr wohnt. Dann muss ich beim Einwohnermeldeamt die neue Adresse abfragen, sagt Lukas Haas. Ist der Eigentümer in Leipzig gemeldet, kann Lukas selbst die neue Anschrift ermitteln und das Schreiben noch einmal losschicken. Ist er an einen anderen Ort oder vielleicht sogar in ein anderes Bundesland gezogen, muss Lukas der Reihe nach die Einwohnermeldeämter aller Orte, in denen der Eigentümer gemeldet war, nach der neuen Meldeadresse fragen, bis er ihn irgendwann gefunden hat. Selbstverständlich per Brief oder Fax. So können Wochen vergehen und Anfragen bei einem halben Dutzend verschiedener Einwohnermeldeämter zusammenkommen, bis der Brief zugestellt werden kann, sagt Lukas. Und zwar nur, weil das Register im Grundbuchamt nicht das weiß, was die Register der Einwohnermeldeämter längst wissen. Und weil das Register eines Einwohnermeldeamtes in einem Bundesland nicht weiß, was das Register eines Einwohnermeldeamtes in einem anderen Bundesland weiß. Und weil es keine direkte Möglichkeit gibt, das herauszufinden. Ein anderes Beispiel. Wer in Deutschland ein Kind bekommt, braucht meist irgendwann einen Betreuungsplatz. Eltern müssen so früh wie möglich alle in Frage kommenden Kitas anschreiben, abtelefonieren, Excel-Listen führen und am besten 10 solcher Bewerbungen gleichzeitig laufen haben, damit sie einen Platz bekommen, wenn das Kind alt genug ist. In vielen nordeuropäischen Ländern hingegen melden sich die Behörden eigenständig bei den Eltern und versorgen sie von sich aus mit allem Nötigen. Das funktioniert, weil etwa die finnische Verwaltung ihre Register mit Einwohner- und Bürgerdienstdaten so aufgesetzt hat, dass diese automatisch aktiv werden, sobald bestimmte Leistungen aktuell werden, auf die BürgerInnen Anspruch haben. Sie setzen registrierte Daten wie etwa Wohnsitz und Geburt von Kindern nicht nur in direkte Verbindung zueinander, sondern auch zu den betroffenen Personen, in diesem Fall den Erziehungsberechtigten. In Deutschland ist das bisher schon aus technischen Gründen nicht möglich. Digitalisierung braucht Systeme, die aktiv miteinander kommunizieren können. Aber in Deutschland sind Register nicht miteinander verknüpft, können sich nicht austauschen, wissen oft nichts voneinander. Die Register in Deutschland sind wie einsame Inseln und damit zu dumm für die Digitalisierung. Das ist das dritte Problem bei der Umsetzung des OZG. OZG-Problem 4 – fehlende Standards. Auch für große Kommunen und Städte wie München ist der Wechsel zur Online-Verwaltung eine gigantische Aufgabe, wie der frühere IT-Referent und Stadtrat von München, Thomas Bönig, im E-Government-Podcast sagte. Nicht jede vom OZG priorisierte Leistung im Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung lässt sich mit einer einzelnen Software, einem einzelnen Fachverfahren abarbeiten. An vielen Dingen, die eine kommunale Verwaltung liefern soll, sind mehrere Stellen beteiligt. Wenn man beispielsweise seinen Wohnsitz ummelden möchte, dann sind es die alte und die neue Wohnsitzgemeinde, nicht immer im selben Bundesland, sowie die Bundesdruckerei, die Steuerbehörde und noch ein paar mehr. Mit all diesen Stellen müssen Daten ausgetauscht werden. Und jede dieser Stellen arbeitet typischerweise mit einer eigenen Software, die von den Systemen der anderen Stellen nichts wissen will. IT-Zuständige, die Software für ihre Behörde anschaffen, müssen manchmal 30 oder 40 verschiedene Anbieter koordinieren, sagt Bönig. Und wir als Kommune müssten quasi in die Rolle des Dirigenten gehen und das ganze Thema orchestrieren. Damit wird eine Menge der Effektivität, die man durch Online-Dienste auch generieren könnte, schon allein deswegen in den Kommunen nicht stattfinden, weil wir diese Komplexität schlicht nicht in den Griff kriegen können. Was Verwaltungspioniere wie Bönig sich wünschen, sind bundesweit einheitliche und verbindliche IT-Standards. Denn fehlende Standards sind die Mutter aller Probleme bei der Umsetzung des OZG und der Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Die deutsche Verwaltung folgt vor allem einem Standard, und der heißt DIN A4. Dabei hat der durchaus eine Berechtigung. Gäbe es diesen Standard für Papiergrößen nicht, würde Schriftverkehr im Chaos versinken. Briefe, Memos und Konzepte würden je nach Gusto mal auf Schnipseln, Zetteln, Bierdeckeln oder Postern festgehalten und verschickt. Es gäbe keine standardisierten Druckformate, Ordner, Sichtmappen, Formulare, Briefumschläge, Ablagesysteme oder Briefkästen. Ohne DIN-Standards wäre die Verwaltung in einer chaotischen Zettelwirtschaft geendet. Dieses Chaos ist nun beim Versuch der Verwaltungsdigitalisierung entstanden. Denn eben solche Standards braucht es auch fürs Erstellen, Speichern und Transportieren von Daten.